WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. Der Todestag des griechischen Gelehrten Eratosthenes von Kyrene. Am Anfang war das Wort. Und das Wort wurde gebannt. Auf Papyrus. Die Schätzungen über die Größe der Bibliothek, beziehungsweise die Zahl der Bände, die schwanken in der Forschung. Manche berichten von 900.000 Werken oder genauer gesagt Buchrollen, manche etwa von 400 oder 450.000. Ja, völlig unabhängig von der Zahl, es war mit Sicherheit die größte Bibliothek, die jemals in der Antike existiert hat. Alexandria, die Stadt am Mittelmeer, benannt nach Alexander dem Großen, Zentrum der Antike und der Wissenschaft. Die Bibliothek von Alexandria war unglaublich wichtig. Also man muss wirklich sagen, es war die bedeutendste wissenschaftliche Bibliothek, die in der Antike existiert hat. Auch alle anderen späteren Bibliotheken, die von Rom, die von Pergamon und von anderen Städten, waren längst nicht so groß wie die ptolemäische Bibliothek in Alexandria. Ein Ort des Wissens und der Orientierung, der allerdings etwas unübersichtlich organisiert war. Bibliothekskataloge im eigentlichen Sinne gab es nicht. Nur Bände, in denen die Papyrusrollen verzeichnet waren. Doch damit konnten die Schriften kaum gefunden werden. Denn diese Papyrusrollen waren ja nach innen aufgerollt. Ja, das heißt, man konnte den Büchern außen gar nicht ansehen, welchen Inhalt sie haben. Das wollte man ändern. Mit einem einfachen Trick. Dass man entweder den Anfang des Werkes außen drauf geschrieben hat, also nachdem man eben die Rolle wieder eingedreht hat, oder vielleicht einen Besitzvermerk oder ganz kurz vielleicht den Namen und den Titel des Werkes. Hunderttausende von Rollen, eine fast unendliche Arbeit. Bis heute weiß man nicht so genau, wo die Bibliothek exakt stand, wie sie untergegangen ist oder welchem System sie folgte. Einige Forscher gehen davon aus, dass es, wie heute üblich, thematische Einteilungen gab. Manche nehmen man auch an, dass es eine geografische Einteilung gegeben hat. Ja, dass also nach der Herkunftsort der Autoren geordnet worden ist. Alles ein wenig durcheinander. Der Herrscher über dieses chaotische Wissen war ein junger Mann. Eratosthenes von Kyrene. Der Eratosthenes war natürlich zuständig für den Einkauf und für die Büchersammlung insgesamt. Erzählt Klaus Geuß. Er hat sich intensiv mit dem Leben und Werk von Eratosthenes auseinandergesetzt und arbeitet an der Freien Universität Berlin als Professor für historische Geographie des antiken Mittelmeerraumes. Oder einfacher ausgedrückt, er weiß, wie es am Mittelmeer vor rund 2300 Jahren ausgesehen hat. Zum Beispiel im heutigen Ägypten. Alexandria war damals ein strategisch wichtiger Hafen und Hauptstadt des Ptolemäerreiches. Die Herrscher hatten sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Sie wollten das Wissen der Welt an einem Ort vereinen. Und so wurde die Bibliothek von Alexandria ins Leben gerufen. Wann genau das war, ist bis heute unklar. Wahrscheinlich zu Beginn des 3. Jahrhunderts vor Christus. Es ist die Zeit, in der sich die Wissenschaft verzweigt und aus einer Disziplin viele werden. Die Philosophie hatte damals noch den Anspruch, sämtliche Bereiche, ja auch Wissenschaftsbereiche abzudecken. Das war als dann Alexander der Große durch seine Feldzüge in Asien viele neue Informationen in den Mittelmeerraum brachte, nicht mehr möglich. Und so entstehen Astronomie, Geographie, Mathematik, Grammatik und andere Fächer. Als Eratosthenes 276 vor Christus in Kyrene im heutigen Libyen geboren wird, ist Alexandria noch nicht das Zentrum der Philosophie. Und so macht sich der junge Gelehrte nach Athen auf. Eratosthenes schreibt erste eigene Werke und wird so berühmt, dass Ptolemaios III. Ihn nach Alexandria holt. Dort soll der Wissenschaftler den Sohn des Herrschers erziehen. Es ist wahrscheinlich um das Jahr 245 vor Christus, als Eratosthenes nach Alexandria kommt. Da ist er gerade mal knapp 30 Jahre alt. Und schon kurz darauf wird ihm eine neue Herausforderung gestellt. Er soll Leiter der Bibliothek werden. Seine Aufgabe? Die Schriften der Welt einsammeln. Mit allen Tricks. Es ist bekannt, dass die Ptolemäer ägyptische und andere Werke ins Griechische übersetzen ließen, dass sie versucht haben, alle Bücher, die jemals publiziert worden sind, nach Alexandria zu bringen und dass sie sogar alle Schiffe, die im Hafen von Alexandria an Land gegangen sind, nach Büchern durchsucht haben. Sie haben dann also wirklich alle Bücher konfisziert, haben die abschreiben lassen, haben das Original behalten und haben die Kopien dann zurückgegeben. Eratosthenes sammelt, strukturiert und erweitert seinen eigenen Horizont. Er saugt das Wissen in sich auf und wird zum Universalgelehrten. Von Astronomie über Dichtung bis hin zu Mathematik und Geschichtsschreibung. Er verfasst zahlreiche Werke. Dabei sind zwei Leistungen herausragend. Ich würde sagen, dass zum einen natürlich die Erdmessung des Eratosthenes eine bis heute andauernde Leistung gewesen ist, also als erster einigermaßen korrekt den Erdumfang bestimmt hat. Und die zweite Leistung ist vielleicht dann auch diese sehr simple Art und Weise, Primzahlen zu bestimmen, also das sogenannte Sieb des Eratosthenes. Beginnen wir mit der ersten Leistung, der Vermessung des Erdumfangs. Dazu gehört der folgende Versuchsaufbau. Eratosthenes ging davon aus, dass Alexandria an der Mittelmeerküste und Syene, das heutige Assuan im Landesinneren, auf demselben Längengrad lagen. Der Abstand zwischen diesen beiden Städten war bekannt. 5000 Stadien. Ein damals übliches Längenmaß. Königliche Schrittzähler hatten die Strecke gemessen. Nun installierte Eratosthenes ein Gerät an beiden Messorten, mit dem er den Sonnenstand und die Schattenlänge bestimmen konnte. Als dieser Schattenanzeiger in Syene einmal am Tag gar nichts anzeigte, konnte das nur eines bedeuten. Die Sonne steht hier gerade senkrecht, also im Zenit. Zur selben Zeit war die Sonne in Alexandria nicht ganz im Zenit, sondern einen kleinen Bruchteil davon entfernt. Diesen Teil konnte Eratosthenes messen. Ein Fünfzigstel eines Vollkreises. Das bedeutet, der Abstand zwischen Alexandria und Syene betrug demnach den 50. Teil des Erdumfangs. Nun konnte Eratosthenes den gesamten Erdumfang bestimmen, mit einer einfachen Rechnung. Der Abstand der beiden Städte multipliziert mit 50. Also 5000 Stadien mal 50 ergibt 250.000 Stadien. Die entscheidende Frage lautete also, wie lang war damals ein Stadion? Darüber streiten sich die Wissenschaftler bis heute. Die Vermutungen liegen zwischen 150 und 180 Meter. Nimmt man einen mittleren Wert, etwa 165 Meter, so beträgt der errechnete Erdumfang 41.250 Kilometer. Heute wissen wir, dass der tatsächliche Wert des Erdumfangs, zum Beispiel am Äquator, nur knapp darunter liegt, bei 40.075 Kilometern. Der Fehler ergibt sich aus mehreren Faktoren. Erstens ist nicht überliefert, mit welcher Stadionlänge Eratosthenes wirklich gerechnet hat. Und außerdem liegen Alexandria und Syene eben nicht auf demselben Längengrad. Und das sind nur die groben Schnitzer. Eratosthenes gewinnt an Ansehen in der Gemeinde der Gelehrten und macht das, was Wissenschaftler so machen: altes Wissen erneuern. Er war ein Mann, der ganz gerne liebgewonnene Ansichten von Bord warf. Vielleicht auch, um seine Kollegen ab und zu mal vor den Kopf zu stoßen, beziehungsweise die wach zu rütteln. Ein Bonmot lautet zum Beispiel: Jeder Dichter zielt nur auf die Unterhaltung ab, nicht auf die Belehrung. Das wird nicht allen Kollegen gepasst haben. Eratosthenes war eben ein kleiner Revoluzzer. Ich glaube, ja. Also, es ist auch auffällig, dass es keinerlei Schüler von ihm gab. Also, er scheint auch im persönlichen Umgang nicht ganz leicht gewesen zu sein. Es gibt sehr wenige, die sich auf ihn berufen haben, trotz seiner ja wirklich genialen Leistungen auf den verschiedenen Gebieten. Ich glaube wirklich, er war eine einigermaßen schwierige Persönlichkeit. Und die Kollegen zahlten es ihm heim, mit nicht immer nett gemeinten Beinamen. So wird Eratosthenes auch der Zweite genannt. Möglicherweise, weil er sich zwar auf vielen Gebieten auskannte, aber kaum neue Erkenntnisse hervorbrachte. Oder man glaubt der Erklärung von Klaus Geuß. Dieser Name Zweiter kann eigentlich nur, sagen wir mal, aus einer größeren Perspektive heraus entstanden sein, als man gesehen hat, dass auf bestimmten Feldern der Eratosthenes überrundet worden ist. In Mathematik zum Beispiel von Euklid. Der schrieb allerdings schon vor Eratosthenes seine Reihe Die Elemente. Darin widmete sich Euklid unter anderem einer ganz besonderen Zahlengruppe, die später auch Eratosthenes faszinieren sollte. Primzahlen. Natürlich hat sich die Bedeutung der Primzahlen mit dem Rechnen entwickelt, weil man sich immer freut, wenn eine Zahl durch die andere zu teilen ist. Das erzählt jemand, der sich damit auskennen muss. Harald Scheid war Professor für Mathematik und ihre Didaktik an der Universität Wuppertal. Und Zahlen, die dann überhaupt nicht mehr durch eine andere Zahl zu teilen sind, eben die Primzahlen, die haben dann beim Rechnen eine besondere Rolle gespielt. Das fand auch Euklid, der schließlich beweisen konnte, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Und Eratosthenes hat eine Methode entwickelt, diese Primzahlen zu finden. Das Sieb des Eratosthenes. Ein Beispiel. Alle Primzahlen bis zu einer Million. So hat Eratosthenes, vermutlich seinem Sklaven, Folgendes gesagt. Schreib mal alle Zahlen von 1 bis 1 Million hintereinander auf. Also 1, 2, 3, das kann der Sklave, ohne von Mathematik was zu verstehen. Dann hat Eratosthenes gesagt, die 1, die vergessen wir mal, das ist keine richtige Zahl. Jetzt gucken wir mal die erste Zahl, die noch da steht, das ist die 2. Nun machst du Folgendes. Von 2 an zählst du immer um 2 weiter. 1, 2, 1, 2, 1, 2 und streichst jede zweite Zahl weg. Also alle Vielfachen von 2. 4, 6, 8. Diese Zahlen können keine Primzahlen sein, denn sie sind durch 2 teilbar und werden markiert. Dann schreibst du die erste nicht gestrichene Zahl auf, das wäre also die 3. Und dann zählst du immer bis 3 und streichst die dritte Zahl weg. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. So werden alle Vielfachen von 3 angestrichen. 6, 9, auch sie 12, können keine 5, Primzahlen sein. Die 4 ist ein Vielfaches von 2, also schon markiert. Deswegen geht es mit der 5 weiter. Dann kommt die 7 und so fort. Immer werden die Vielfachen der Zahlen aussortiert. All das kann der Sklave, ohne von Mathematik was zu verstehen. Und dann muss irgendwann dieser Prozess mal zu Ende kommen, und zwar in dem Augenblick, wo die erste nicht gestrichene Zahl im Quadrat größer ist als 1 Million. Das ist bei 1001 der Fall. Dann ist man sicher, der Rest, der jetzt noch steht, besteht nur aus Primzahlen. Denn das Sieb des Eratosthenes hat alle Zahlen aussortiert, die durch andere Zahlen teilbar sind. Übrig bleiben nur die Zahlen, die durch sich selbst und 1 teilbar sind. Eben Primzahlen. Bis heute wird diese Methode in Schulen gelehrt. Auch wenn mittlerweile umstritten ist, ob das Sieb wirklich auf Eratosthenes zurückgeht oder ob er die Methode nur verfeinert hat. Von den gesammelten Werken des Eratosthenes sind bis heute nur Fragmente erhalten, rund 150. Es sind Gedichtfetzen, Briefe, Widmungen oder Aufsätze, etwa zum Problem der Würfelverdoppelung. Insgesamt hat Eratosthenes gut 50 Jahre in Alexandria geforscht und die Bibliothek geleitet, bis zu seinem Tod. Wie alt er geworden ist, das ist schwer zu sagen. Klaus Geuß geht von 82 Jahren aus. Relativ sicher ist, wie der Gelehrte aus dem Leben schied. Weil wir ein Grabepigramm haben. Ganz mildes Greisenalter löschte dich aus. Nicht schwächende Krankheit. Entschlafen liegst du da, Eratosthenes. Nachdem du Hohes bedacht hast. Und in diesem Grabepigramm steht dann auch drin, dass der Eratosthenes den Philosophentod gewählt hat. Und es bedeutete zur damaligen Zeit, dass er zu Tode sich gehungert hat. Heute kann man Eratosthenes nur noch am Sternenhimmel sehen. Ich glaube, da gab es irgendwann mal einen großen Eratosthenes-Fan, der das beantragt hat. Und deswegen ist dieser Asteroid nach ihm benannt worden. Der Asteroid trägt die Nummer 3251. Es ist eine Primzahl. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de